nach morgen. Auch ohne Pulver, Witz und Leid sind wir dem großen Führer treu. Denn wir sind Kameraden von altem Blut und Horn. Denn wir sind Kameraden von altem Blut und Horn. Wir sind Kameraden von altem Schrot und Korn. Die Büchse wird entladen, sobald ertönt das Horn. Die Büchse wird entladen, sobald ertönt das Horn. Wir wollen Frieden und allein der ganzen Welt Kameraden sein. Denn wir